Und jetzt kommt das 18. und letzte Kapitel. Lässt sich daraus was lernen? Gegen Abend verabschiedeten sich die Jungen. Und Emil musste ihn hoch und heilig versprechen, am nächsten Nachmittag mit Pony Hütchen zum Professor zu kommen. Dann lief Onkel Heimbold ein und es wurde gegessen. Hinterher gab er der Schwägerin, Frau Tischbein, die 1000 Mark und riet ihr, das Geld auf eine Bank zu schaffen. »Das war sowieso meine Absicht«, sagte die Friseuse. »Nein«, rief Emil, »da macht mir das Zeug gar keinen Spaß. Mutter soll sich einen elektrischen Trockenapparat kaufen und einen Mantel, der innen mit Pelz gefüttert ist. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Das Geld gehört doch mir. Damit kann ich machen, was ich will, oder nicht?« »Damit kannst du gar nicht machen, was du willst«, erklärte Onkel Heimbold. »Du bist doch ein Kind, und die Entscheidung, was mit dem Geld geschehen soll, hat deine Mutter zu treffen.« Emil stand vom Tisch auf und trat ans Fenster. »Alle Wetter, Heimbold, bist du ein Dickschädel«, sagte Ponyhütchen zu ihrem Vater. »Siehst du denn nicht, dass Emil sich so darauf freut, seiner Mutter was zu schenken? Ihr Erwachsenen seid manchmal kolossal hart verpackt.« »Natürlich kriegt sie den Trockenapparat und den Mantel«, meinte die Großmutter. »Aber was übrig bleibt, das wird auf die Bank geschafft, nicht wahr, mein Junge?« »Jawohl«, antwortete Emil. »Bist du einverstanden, Muttchen?« »Wenn du durchaus willst, du reicher Mann.« »Wir gehen gleich morgen früh einkaufen. Pony, du kommst mit«, rief Emil zufrieden. »Denkst du vielleicht, ich fange inzwischen Fliegen«, sagte die Cousine. »Aber du musst dir auch was kaufen. Natürlich soll Tante Tischbein ihren Haartrockner kriegen, aber du wirst dir ein Rad kaufen, verstanden? Damit du deinen Cousinen die Räder nicht kaputt zu fahren brauchst.« »Emil«, fragte Frau Tischbein besorgt, »hast du Ponys Rad kaputt gemacht?« »Iwo, Mutter, ich habe ihr bloß den Sattel ein bisschen höher gestellt. Sie fährt immer so auf einem ganz niedrigen, bloß aus Afferei, um wie eine Rennfahrerin auszusehen.« »Selber Affe«, rief Hütchen. »Wenn du nochmal mein Rad verstellst, ist es mit uns beiden aus, verstanden?« »Wenn du nicht ein Mädchen wärst und dünn wie eine Strippe, würde ich dich mal Moritz lehren, mein Kind. Außerdem will ich mich heute nicht ärgern, aber was ich mir von dem Geld kaufe oder nicht kaufe, geht dich gar nichts an.« Und Emil steckte bockig beide Fäuste in die Hosentaschen. »Zankt euch nicht, haut euch nicht, kratzt euch lieber die Augen aus«, meinte die Großmutter beruhigend, und das Thema wurde fallen gelassen. Später brachte Onkel Heimbold den Hund hinunter. Das heißt, Heimbolds hatten gar keinen Hund, aber Pony nannte es immer so, wenn der Vater abends ein Glas Bier trinken ging. Dann saßen die Großmutter und die beiden Frauen und Ponyhütchen und Emil in der Stube und sprachen über die vergangenen Tage, die so aufregend gewesen waren. »Nun, vielleicht hat die Geschichte auch ihr Gutes gehabt«, sagte Tante Martha. »Natürlich«, meinte Emil. »Eine Lehre habe ich bestimmt daraus gezogen. Man soll keinem Menschen trauen.« Und seine Mutter meinte, »ich habe gelernt, dass man Kinder niemals allein verreisen lassen sollte.« »Quatsch«, brummte die Großmutter, »alles verkehrt, alles verkehrt.« »Quatsch, Quatsch, Quatsch«, sagen Ponyhütchen und ritt auf einem Stuhl durchs Zimmer. »Du meinst also, aus der Sache ließ sich gar nichts lernen?«, fragte Tante Martha. »Doch«, behauptete die Großmutter. »Was denn?«, fragten die anderen wie aus einem Munde. »Geld soll man immer nur per Postanweisung schicken«, brummte die Großmutter und kicherte wie eine Spieldose. »Hurra«, rief Ponyhütchen und ritt auf ihrem Stuhl ins Schlafzimmer. Und damit wäre die Geschichte zu Ende. Aber eigentlich, finde ich, man kann noch was anderes daraus lernen. Nämlich, wenn man so einen Haufen guter Freunde hat wie der Emil, dann kriegt man alles auf die Reihe, ne?